Wer sich in den Wirren dieser Welt nicht mit Lappalien abgibt und den Blick aufs Wesentliche nicht verliert, der ist der König von Scheißegal. Denn einer muss den Job hier machen, ne? Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Niemandsland. Barcelona Fun City Blues. Kalter Tag, der Himmel ist leicht dunstig. Der Weg zum Radio führt mich über die Rambla. Bauzäune überall. Die Menschenmasse zwängt sich durch die engen Durchgänge. Es ist kurz vor Weihnachten. Festliche Lichterketten all überall. Leuchtelemente hängen über den Straßen. Die Schaufenster der Geschäfte sind wunderschön weihnachtlich dekoriert. Der Alljahreszeitentourismusstrom hat heute viele Asiaten in die Stadt gebracht. Man sieht es. Sie sind leicht zu unterscheiden. Die Tageszeitung El Periodico meldet, dass es 14% mehr Touristen gibt als je zuvor in einem vergleichbaren Vorjahreszeitraum in der Geschichte der Stadt. Vom Tourismus und seinen Auswüchsen, am Beispiel Griechenlands, wird später in dieser Sendung noch die Rede sein. Auch heißt es, dass es weit über 1 Million Starts und Landungen auf dem Flughafen El Prat gegeben habe. Ein absoluter Rekord im Jahr 2024. Und jetzt will man noch eine neue Start- und Landebahn ins Naturschutzgebiet El Prat de Llobregat bauen. Schöne Aussichten. Ich biege ins Barrio Chino ein, heute Raval genannt. Will mir einen Schreibstift kaufen, aber weit und breit kein Schreibwarengeschäft mehr zu sehen. Dafür 15 Nagelstudios, 28 Mobiltelefonshops in nur 2 Straßen. Dazu 12 Barbershops und 18 Coffee-to-go-Buden. Irre. Barcelona. Fun City Blues. Dezember 2024. Weihnachten steht vor der Tür, Fest der Liebe. In Magdeburg wieder ein Weihnachtsmarkt-Massaker. Wieder ist es ein durchgeknallter Araber, der mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge rast. 2016 war es ein Marokkaner oder Algerier, jetzt ein Saudi-Arabier. Dass diese Leute das aus Rassismus machen könnten, darauf ist bisher noch niemand gekommen. Seltsame Welt, voller Massenmörder. Hier im freien Europa leuchten die Weihnachtslichter im Gazastreifen oder was davon noch übrig geblieben ist, brennen die letzten Häuser und Zelte, meistens mit Familien drin. Selbst die Berliner Kriegsfraktion Scholz, Baerbock und Co. hebt jetzt die Zeigefinger und ermahnt die Massenmörderklicke um Netanyahu, doch ein bisschen milder vorzugehen. Barcelona Fun City Blues. Kling, klang, klang. Ein Hämmern auf Metall kommt von der Plaza herüber. Da sehe ich einen schwarzen Mann, der einen großen Warmwasserboilerkessel in seine Einzelteile zertrümmert. Er hat einen Zimmermannshammer. Eisen, Aluminium, wertvolle Rohstoffe. Klang, klang, klang. Kalter Wind pfeift um die Ecke. Dort steht ein Dutzend Männer. Es sind asiatische Fahrradboten, die vor einer Pizzeria auf Auftragsfahrten warten. Die Zeitungen, an den wenigen Kiosken, die überlebt haben, verbreiten jetzt immer mehr Schlagzeilen mit den Meinungen der US-Milliardäre. Diese werden demnächst die Regierung bilden, um den Staat oder was davon noch übrig geblieben ist, besonders den Sozialstaat, endgültig zu zertrümmern. Milliardär Elon Musk rät Scholz, sofort zurückzutreten. Ultrarechte überall auf dem Vormarsch. Europa wird im Ukraine-Stellvertreterkrieg Russland-USA so langsam zerrieben, das sagt mein Nachbar. Der Ukraine-Krieg, sagt er, wurde von Washington erfunden, um Europa und Russland gleichzeitig zu schwächen. Das haben sie geschafft. Barcelona, Fun City Blues. Ich denke an Udo Lindenbergs letzten guten Song. Wenn die Welt mal wieder untergeht und Vulkane explodieren, mir die Sintflut bis zum Halse steht und die Zeitgeister kapitulieren, ja, dann plagt mich nicht mit euren Lappalien, denn ich bin der König von Scheißegalien. Das ist die Einstellung, das ist die Lage. Tanz auf dem Vulkan. Aber 100 Jahre Radio, 35 Jahre Kontrabande FM. Ein freies Radio in einer wenig freien Welt. Willkommen zu einer neuen Sendung auf 91.4 FM, UKW, Niemandsland. Yo! Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskerz. Spiel mal ein romantisches Lied. Nur weil unser Land so wenig Sonne hat, müssen wir so viel ackern. Die in Afrika kommen gar nicht auf die Idee, sich so wie wir hier abzurackern. Aber weil es bei uns so friedlich ist, wären sie viel lieber hier. Und dann fahren sie über das Mittelmeer und dann stehen sie vor unserer Tür. Aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist und ob meine Einschätzungen stimmen. Ich sehe die Grenzen, ich sehe die Grenzen, ich sehe sie ganz klar verschwimmen. Nur weil unser Land so gute Menschen hat, lassen wir Geflüchtete rein. Aber es sollte wegen Not und Elend und nicht wegen der Wirtschaft sein. Und wer aus der Ukraine kommt, der ist uns erst recht willkommen. Denn das sind weiße Christen, denen hat der Teufel Putin die Heimat genommen. Aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist und ob meine Einschätzungen stimmen. Ich sehe die Grenzen, ich sehe die Grenzen, ich sehe sie ganz klar verschwimmen. Nur weil unser Land keine Rohstoffe hat, waren wir zu Putin gut. Und wir sagten nichts, wenn er Sachen tat, die ein Demokrat niemals tut. Aber dann griff er die Ukraine an, da konnten wir nicht länger schweigen. Da mussten wir endlich unsere Moral und unsere wahren Werte zeigen. Aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist und ob meine Einschätzungen stimmen. Ich sehe die Grenzen, ich sehe die Grenzen, ich sehe sie ganz klar verschwimmen. Nur weil unser Land keine Rohstoffe hat, müssen wir zu Katar nett sein. Wir fliegen doch nicht nur zum Fußballspielen hin und die Scheichs dort können sich freuen. Und wir alle, die so gerne gut sind, vom Rhein bis an die Neiße, finanzieren diese menschenfeindliche, rückständige Scheiße. Aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist und ob meine Einschätzungen stimmen. Ich sehe die Grenzen, ich sehe die Grenzen, ich sehe sie ganz klar verschwimmen. Danke. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Deddy Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Dieser Krieg hat eine globale Dimension erreicht. Ruft es aus Russland, ruft es aus der NATO-Zentrale. Ich möchte fragen, ernsthaft hat dieser Krieg erst jetzt eine globale Dimension erreicht? Wie wollen Sie dann erklären, dass von Anbeginn an zum Beispiel die NATO-Staaten diesen Krieg auch mit Waffenlieferungen verlängert haben? Wie wollen Sie dann erklären, dass vor Beginn des Krieges die USA und Russland miteinander verhandelt haben und nicht die Ukraine? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die globale Dimension des Krieges ist von Anbeginn an da. Die Frage ist, wird es jetzt offiziell auch ein dritter Weltkrieg? Wollen wir diesen Weg gehen? Ich würde davor warnen. Die Lage ist bitter ernst. Das Gebot der Stunde ist nicht Eskalation. Das Gebot der Stunde kann nur Deeskalation sein. Sie sagen, man müsse der Ukraine beistehen. Ja, ich bin endlos solidarisch mit dem Volk in der Ukraine. Aber sind Sie das wirklich auch? Ich frage Sie deshalb, weil laut Umfragen die Mehrheit der Bevölkerung in der Ukraine inzwischen sagt, dieser Krieg muss enden, wir brauchen sofortige Verhandlungen. Ich frage Sie deshalb, weil die Männer in der Ukraine sagen, wir wollen nicht mehr diesen Krieg kämpfen und sich keiner mehr freiwillig meldet und die Männer, die jungen Männer, rekrutiert werden aus den Betrieben, aus den Bahnhöfen, teilweise zusammengeschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es Ihnen wirklich um die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine? Ich bezweifle das von Anbeginn an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn nicht der Putin-Administration oder der NATO-Administration jetzt tatsächlich die Sicherung durchknallen, dann ist jetzt schon klar, dass im nächsten Jahr verhandelt wird, um diesen Krieg einzufrieren. Das sagte auch Herr Selenskyj. Warum bitte rufen Sie dann jetzt nach noch mehr Waffen? Warum bitte rufen Sie immer nur nach dem Schlachtfeld? Ihnen geht es nicht um die Menschen in der Ukraine. Was wir gerade erleben, ist ein brutaler Machtkampf unterschiedlicher Großmächte um die Neugestaltung und Neuordnung und Aufteilung der Welt. Und das geht alles zu Kosten der arbeitenden und armen Menschen. Im Interesse der arbeitenden und armen sage ich, hören Sie auf mit Ihrem Kriegsgeschrei. Die fetten Hände behaglich verschränkt, vornüber der bauchigen Weste. Steht einer am Lager und lächelt und denkt, es ist Krieg, das ist doch das Beste. Leder geräumt und der Friede ist weit. Jetzt mach ich in anderen Chosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit. Noch sind die Tage der Rosen. Franz von der Vaterlandspartei. Klatsch Bravo zu donnernden Reden. Ein ganzer Held, stets ist er dabei, wenn sich Sprecher im Saale befehden. Züge vom Staat, die Nahrung, alright. Lass stürmen, donnern und tosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit. Noch sind die Tage der Rosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit. Noch sind die Tage der Rosen. Tage der Rosen, regiert es sich je. So leicht und bequem nur wie heute. Das Portemonnaie Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 285. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Spanienkämpferinnen, ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg. Kehren und kämpfen. Die Grenzen sozialer Gleichheit. Eine Ausländerin, die Männer kommandiert, Zeitzeugen, die soziale Gleichheit erleben. Soldatinnen mit der Waffe in der Hand. Waren die Milizen, bei allen Unzulänglichkeiten, tatsächlich ein Ort fast völliger Gleichberechtigung? Ein Truppenübungsplatz für Emanzipation, der erst die wiedererstarkte Zentralgewalt ein Ende setzte? Tatsächlich boten die Milizen Frauen die Möglichkeit, sich als gleichberechtigte Partnerinnen am Widerstand zu beteiligen, im Gegensatz zur späteren republikanischen Volksarmee. Aber keineswegs immer und überall. Auch hier war der absolute Bruch mit traditionellen Rollen äußerst selten. Fest steht, die Karriere von Mica Echeverri im Bürgerkrieg war einzigartig. Frauen wie die Maschinengewehrschützin Fanny Schönheit waren selten. Und wenige Milizionärinnen konnten sich so lange an der Front behaupten wie Clara Thalmann. Nach einem Aufenthalt in der Schweiz kehrte sie im Jänner 1937 nach Spanien zurück und ging mit ihrem Mann zur Durruti-Kolonne. Frauen an der Front und ganz besonders Bewaffnete waren zu diesem Zeitpunkt schon längst verboten. Mit viel Wahlkampf in eigener Sache gewann Clara Thalmann eine Abstimmung innerhalb ihrer Hundertschaft über ihren Verbleib bei der Truppe. Wirklich erwünscht waren diese Frauen von Anfang an nicht. Die republikanische Regierung wollte sich ihres Kampfgeistes bedienen, nicht aber den Krieg mit Soldatinnen gewinnen. Auch den Helfern aus der Sowjetunion missfielen Genossinnen im Miliz-Overall. So verabschiedete sich ein russischer Militär in Madrid von der Übersetzerin Paulina Abramson mit dem Wunsch, sie möge doch, falls sie wiederkomme, ihren Mono ablegen und ein Kleid anziehen. Selbst die hübschen Milicianas auf den Plakaten der ersten Kriegswochen sind kein Beleg für den Wunsch nach gemischten Milizen. Sie sind eigentlich ein Aufruf an die Männer, ihrer Pflicht für die Republik nachzukommen. Welcher Mann könnte noch daheim bleiben, wenn schon junge Frauen ihr Leben für die Demokratie opfern? Viele Frauen fühlten sich dennoch angesprochen. Was haben sie bei den Milizen gemacht? Haben sie gekehrt oder gekämpft? Von Ausländerinnen wurde anderes erwartet als von Spanierinnen. So haben viele spanische Milizionärinnen die Hausarbeit erledigt, vielleicht versorgten sie ihre eigenen Männer. George Orwell schreibt über nahegelegene Pumpstellungen, eine davon faszinierte jeden Soldaten in der ganzen Kampflinie, denn dort gab es drei weibliche Angehörige der Miliz, die das Essen kochten. Und er setzt nach, diese Frauen waren nicht gerade schön, aber es erwies sich als notwendig, den Soldaten anderer Kompanien den Zugang zu dieser Stellung zu verbieten. Das sagt zwar mehr über Männer als über Frauen aus, weist aber nochmals darauf hin, dass die Gleichberechtigung ganz sicher nicht die Regel war. Zwei Spanierinnen aus dem 5. Regiment wechselten zur PUM-Kolonne, die von Echeverri befehligt wurde, weil sie gehört hatten, dass hier die Frauen die gleichen Rechte wie die Männer hätten. Echeverri zitiert in ihren Memoiren die Empörung einer dieser Frauen. »Ich bin nicht an die Front gekommen, um mit einem Putzlappen in der Hand zu krepieren.« Immer wieder gab es diesbezüglich Klagen spanischer Frauen. Echeverri erinnert sich, auch 1977, in einem Interview mit der katalanischen Tageszeitung La Vanguardia an die Arbeitsverteilung bei den Milizen und zitiert dazu genüsslich ein Beispiel aus ausgerechnet jener Kolonne, die nach dem Beinamen der Grande Dame des spanischen Widerstands, Dolores Ibárruri, benannt war. Nehmen Sie das Beispiel der La Passionaria-Kolonne. Wissen Sie, was dort die Frauen, die genauso kämpferisch wie die Männer waren, gemacht haben? Nun, sie haben geputzt, Betten gemacht und Socken gestopft. Die ausländischen Frauen konnten sich von solcher Tätigkeit leicht abgrenzen. Sie waren ein Kuriosum. Die Scheu vor diesen Extranjeras war sicherlich größer als vor der Chica aus dem Nachbardorf. Viele Ausländerinnen waren politisch selbstbewusst. Sie waren ganz sicher nicht freiwillig in einen weit entfernten Krieg gezogen, nur um hinter fremden Männern herzuputzen, und eigene Familienangehörige waren oft nicht da. Vermutlich haben sie, je nach Bedarf und Wunsch, verschiedene Aufgaben erfüllt. So berichtet ein Mitglied der Gruppo Thälmann von einer Genossin Liesel. Diese sei eine tapfere Kämpferin gewesen. Von der englischen Kommunistischen Partei, ursprünglich als Dolmetscherin geschickt, habe sie 2 Tage als Sanitäterin gearbeitet. Dann habe sie erkannt, dass sie lieber kämpfen wolle. Dieser Wunsch wurde in der Gruppe diskutiert und schließlich einstimmig befürwortet. Und es gibt Ausländerinnen, die sowohl als Kämpferinnen als auch als Krankenschwestern in den Quellen auftauchen. So ist auch durchaus vorstellbar, dass Frauen, die wie die Schweizerin Enderli oder Waldmeier gerne mit der Waffe gekämpft hätten, doch als Sanitäterinnen an die Front ziehen mussten, dort im Bedarfsfall auch mal zum Gewehr griffen und möglicherweise auch immer mal wieder das Essen gekocht haben. Unter Lebensgefahr, Nachrufe. In dem Buch der Schweizer Spanienfreiwilligen von Peter Huber findet sich der leicht skeptische Hinweis, dass die Sanitäterin Martha Waldmeier laut eigenen Aussagen mehrere Tage in der Feuerlinie der Marokkaner Sanitätsdienst macht. Doch das war nichts Ungewöhnliches. Viele gingen ja als Sanitäterinnen an die Front. Dass Frauen nicht die Waffe in die Hand nehmen durften, hieß keineswegs, dass sie aus der Schusslinie waren. Als Krankenschwester umgekommen ist auch tot. Besonders gefährdet waren natürlich die Kämpfenden in den vordersten Reihen. Doch das medizinische Personal konnte sich im Gegensatz zu ihnen nicht verteidigen, und die Aufständischen machten sich wenig Mühe, zwischen Sanitäterin und Soldatin zu unterscheiden. Die Sanitäterinnen Georgette Kokönznici und Augusta Marx, eine Deutsche, wurden im Oktober 1936 in einem Akt faschistischer Barbarei getötet, meldete die katalanische Tageszeitung La Vanguardia. Während sie Kranke behandelten, seien die jungen Frauen von Aufständischen gefangen genommen, erschossen und anschließend gemeinsam mit einigen anderen Krankenschwestern und Milizsoldaten, die sich in einem Heuschober versteckt hatten, verbrannt worden. Dies sei, so die Zeitung, von Überläufern berichtet worden, die Augenzeugen der Tat gewesen waren. Auch eine andere junge deutsche Milizionärin kam im Herbst 1936 um. Im Kampf auf Leben und Tod, der an der Front von Huesca gegen den Faschismus tobt, fiel von Kugeln tödlich verwundet die heroische Kämpferin Margarita Zimbal, berichtete am 23. Oktober 1936 La Vanguardia. Diese 19-jährige deutsche Kommunistin, die sowohl als Kämpferin als auch als Krankenschwester bezeichnet wird, war zuvor schon in Mallorca in einem gefährlichen Einsatz. Etwa 400 Männer und 30 Frauen hatten im August 1936 vergeblich versucht, die Insel einzunehmen. Der Einsatz mancher Frauen mutet tollkühn an. So hatte es die englische Kommunistin und Bildhauerin Felicia Brown im August gegen den Widerstand in der Pessuc durchgesetzt, am bewaffneten Kampf teilzunehmen. 3 Tage nach ihrer Aufnahme in die Miliz meldete sie sich freiwillig zur Sprengung eines Munitionszugs der Aufständischen. Die Versuchung, Frauen auf ihre typischen Rollen festzulegen, ist manchmal allzu groß. So findet die deutsche Historikerin Angela Berg in ihrem eigentlich hervorragenden Buch zu den internationalen Brigaden sogar in dieser Situation Stereotypen. Der Auftrag misslang, und als Braun versuchte, einem verwundeten Kameraden zu helfen, wurde sie allerdings bei einer typisch weiblichen Tätigkeit, dem Helfen, völkerrechtswidrig erschossen. Einen Kameraden aus der Schusslinie zu ziehen, diese Art von Hilfstätigkeit ist nach dem militärischen Ehrenkodex wahrlich keine Frauensache, sondern Pflicht jedes ehrenhaften Soldaten. Frauen hätten dort ja eigentlich gar nicht sein sollen. So betrachtet ist Brown gleichberechtigt umgekommen. In den frühen Wochen des Widerstands war solch bedenkenlose Risikobereitschaft bei den Frauen am größten. Die Euphorie, die Putschisten eigenhändig zurückzuschlagen, das neue Lebensgefühl und die Kameradschaft, die die Milizen boten, ließen den Krieg romantisch und den Tod heroisch erscheinen. Eine Stimmung, die mit den ersten großen Schlachten in Grauen umschlug. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 285. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch von René Luxitz, Spanienkämpferinnen, ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Das Buch ist erschienen im Litverlag GmbH und Co. KG Wien 2012. Hunderte Frauen aus aller Welt kämpften als Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg gegen Totalitarismus und Faschismus. Über ihren Einsatz war wenig bekannt. Forschung und Geschichtsschreibung stellten die männlichen Interbrigadisten in den Mittelpunkt. René Luxitz ist den Spuren der Spanienkämpferinnen nachgegangen und erzählt ihre Geschichte, ihren Einsatz an der Front und im Hinterland, als Kameradinnen unter Kameraden, als mutige Linke im Kampf gegen Franco, aber auch als Opfer der kommunistischen Partei. Die Historikerin René Luxitz arbeitete als Redakteurin für Profil und der Standard in Wien. Seit einem Jahrzehnt lebt sie als Journalistin und Übersetzerin in Spanien und Österreich. Eine Niemandslandproduktion 2025. No pasarán. Pasaremos. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, ein Hörtext zum Thema Übertourismus. Ein Problem, das nicht nur in Griechenland, sondern auch in Italien und besonders hier in Spanien eine immer stärkere Rolle spielt. Brief aus Tourismopolis von Nils Kadritzke. Mein Nachbar, nennen wir ihn Sotiris, liebt sein Dorf. Hier ist er aufgewachsen, hier lebt er mit seiner Familie inmitten einer alternden Bevölkerung. Sotiris will seinen Heimatort retten und so hat er zwei alte Häuser aufgekauft, deren Bewohner verstorben waren. Die hat er fast eigenhändig in Traditional Luxury Apartments umgewandelt, mit lokalen Materialien und Respekt für die architektonische Tradition. Mein Nachbar geht davon aus, dass Tourismus keine Bedrohung, sondern eine Chance ist. Und er hat recht. Was für das Dorf auf dem Berg gilt, lässt sich für die gesamte Inselwelt der Ägäis sagen. Ohne touristische Entwicklung wären viele kleinere Inseln längst entvölkert. Ich habe Sotiris zu seiner gelungenen Investition gratuliert. Aber warum, frage ich ihn, hat er auf der Terrasse eines seiner, laut Prospekt, traditionellen Apartments mit authentischer griechischer Gastlichkeit ausgerechnet einen Whirlpool aufgestellt? Jeden Herbst, wenn die Hochsaison vorbei ist, sind die Wasserressourcen der Insel erschöpft. Sotiris erzählt zur Antwort, wie in seiner Jugend mit Wasser umgegangen wurde. Kein Tropfen vergeudet, das Glas Wasser für den Basilikumtopf am Munde abgespart, das Spülwasser aus der Küche ins Plumpsklo, das Waschwasser in den Garten. Aber was ist mit dem Whirlpool? Das erwarten die Gäste nun mal, in Mykonos gehöre das zum Minimalstandard. Will er, dass unsere Idylle hier oben ein Mini-Mykonos wird? Das auch wieder nicht. Die Nachbarinsel steht heute für einen Luxustourismus, der die griechische und internationale Mafia anzieht. Wo das Geld ist, ist die Kriminalität nicht weit, klagt der Bürgermeister von Mykonos. Seine Insel ist eine Art autonomes Territorium, das dem griechischen Staat nur noch formell angehört. Flagrante Verstöße gegen Bauvorschriften, gegen Natur- und Denkmalschutz bleiben ungeahndet. Die Gesetzesbrecher haben gekaufte Leute in der Polizei und bei der Bauaufsicht. Und gesetzestreue Staatsdiener werden abgestraft, wie im März 2023, als der für Mykonos zuständige Archäologe, der pflichtgemäß Bauvorhaben gestoppt hat, auf offener Straße zusammengeschlagen wurde. Noch brutaler werden Konkurrenzkämpfe ausgetragen. Vor 3 Monaten fiel ein Landvermesser, der dank seiner Ortskenntnisse ins Immobiliengeschäft eingestiegen war, einem Auftragsmord zum Opfer. In Mykonos sieht man die Extremform des Tourismus und seinen Niedergang. Die Übernachtungszahlen gehen seit 2 Jahren zurück. Auch die Superreichen bleiben weg, wenn die Villa nebenan von halbseidenen Eventunternehmern gemietet wird, die für ein halbseidenes Publikum Kokspartys veranstalten. Auch das andere Kronjuwel des kykladischen Tourismus hat an Glanz verloren. In Santorini, immer noch die gefragteste Destination in Europa, mussten die 15.000 Einheimischen auch diesen Sommer wieder gut 3 Millionen Gäste verkraften. Wo ist Übertourismus, wenn nicht hier? Doch Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erklärte kürzlich gegenüber CNN, Griechenland hat kein Übertourismusproblem. Die Infrastruktur einiger Inseln möge überlastet sein, aber das bekomme man in den Griff. 3 Jahre zuvor hatte der Übertourismusleugner Mitsotakis die internationale Presse nach Santorini eingeladen, um das Ende der Corona-Pandemie auszurufen und alle Welt zu ermuntern, das einzigartige Gefühl von Glück, Freiheit und Gelassenheit zu genießen, das nur der griechische Sommer bietet. Ort und Zeit des Auftritts waren perfekt aufeinander abgestimmt, am Rande der spektakulären Caldera vor der im Meer versinkenden Sonne. Genau dort, wo allsommerabendlich an die 3000 Gäste das Unmögliche vollbringen wollen. Das Selfie mit Sonnenuntergang, auf dem keiner der 2999 anderen Selfie-Junkies zu sehen ist. Der Wald von hochgereckten Smartphones an der Caldera-Kante von Santorini ist das ultimative Abbild des Phänomens, das Mitsotakis leugnet. Dabei protzt seine Regierung Jahr für Jahr mit neuen Rekordzahlen der Branche, die sie als die Schwerindustrie Griechenlands bezeichnet. Tourismus über alles, aber das Wort Übertourismus ist tabu. 2023 meldete Griechenland mehr als 30 Millionen ausländische Urlaubsreisende, die dem Land 28,5 Milliarden Euro an direkten Einnahmen brachten. Das entspricht 13% des BIPs, der höchste Wert aller EU-Länder. Wenn man die indirekten Effekte für die Volkswirtschaft einrechnet, sind es 30% und der Boom geht weiter. 2024 rechnet man mit 35 Millionen ausländischen Gästen. Doch wer das einzigartige Gefühl von Glück, Freiheit und Gelassenheit sucht, wird kaum fündig werden, jedenfalls nicht in Santorini. Dafür warten andere unvergessliche Erlebnisse. Kommerzialisierte Strände mit Beachbars und Sonnenliegen en masse, die pro Tag mindestens 50 Euro kosten, überquellende Müllcontainer, verstopfte Straßen und überfüllte Parkplätze, die für 35.000 Autos, davon 30.000 Leihwagen, nicht ausgelegt sind, in den malerischen Dorfgassen ein Gedränge wie beim Oktoberfest, Warteschlangen vor den Cafés mit Meeresblick. Und das endgültige Chaos, wenn die Busse mit den Passagieren von den Kreuzfahrtschiffen eintreffen. Diese brachten am 6. August 15.652 Tagestouristen nach Santorini, ein Rekord. Übers Jahr sollen es 1,3 Millionen werden. Im Juli beantragte Bürgermeister Tsotsos, die Zahl der in Caldera ankernden Hotelschiffe zu begrenzen. Pro Tag sollen nur noch 8.000 Passagiere anlanden. Die Athener Regierung stimmte zu. Gelten soll die Regelung ab 2025. Auch der internationale Verband der Kreuzfahrträder CLIA begrüßte die Obergrenze. Überraschend? Nur auf den ersten Blick. Die großen Cruise Lines machen sich längst Gedanken, wie sie das Gedränge in Santorini und Mykonos managen können, ohne ihr Ägäis-Programm zu reduzieren. Anfang August meldete eine CLIA-Delegation bei der Athener Regierung ihr starkes Interesse an, das Kreuzfahrtangebot, um zusätzliche griechische Destinationen zu bereichern. Die östlichste Kykladeninsel, Amorgos, kannte bislang keinen Kreuzfahrttourismus. Diesen Sommer legte in der engen Hafenbucht von Katapola das erste Hotelschiff an. Auf der Klia-Wunschinsel stehen sogar Inseln wie Sikinos, die keine 300 Einwohner hat. Der Abwärtstrend in Santorini und Mykonos ist ein Menetekel für die übrigen Kykladen. Schon heute zeigen sämtliche Indikatoren touristischer Übernutzung steil nach oben, Überlastung der Infrastrukturen, darunter die Krankenhäuser, Wasserknappheit und Aufzehrung der Landschaft. Was das bedeutet, führt der Geologe Elias Nakos vor, der für die Wasserökonomie der südlichen Ägäis zuständig ist. Als wir uns in seinem Büro treffen, hat er einen Kilometer der Ostküste von Paros auf dem PC-Schirm. Hangaufwärts 45 Ferienvillen, fast alle umgeben von sattem Grün, dazu das obszöne Blau der Swimmingpools. Ab und zu ein paar abgeerntete Felder, drei Bauernhäuser. Ein Mausklick weiter, derselbe Landstrich vor 20 Jahren. Etwa 25 Bauernhäuser mit Ställen und Viehgattern. Inmitten bebauter Felder, an der Küste drei kleine Ferienhäuser. In fünf, ach was, in drei Jahren wird es hier keine Landwirtschaft mehr geben, sagt Elias. Und auch kein Wasser mehr für die Felder. Dann holt er die Hafenbucht von Paroikia auf den Schirm. Dort ist ein neues Luxusressort entstanden. Jede der Superior Suites hat einen eigenen Pool. Die Anlage wurde genehmigt, obwohl es in Paros schon mehr als 1200 private Pools gibt. Die seien nicht einmal das größte Problem, sagt Elias. Noch mehr Wasser verbrauchen die großflächigen Gärten mit exotischen Pflanzen und Rasen. Für das private Grün müssten die Eigentümer der Anwesen und natürlich auch alle touristischen Betriebe eigentlich einen höheren Wassertarif zahlen, denn der sommerliche Bedarf ist nur durch teure Entsalzungsanlagen zu decken und die lokalen Wasserwerke legen die Kosten auf alle Verbraucher um. In Naxos und anderswo hat das heftige Proteste der einheimischen Bauern ausgelöst. Elias hat schon vorgeschlagen, den Wasserpreis in der Touristensaison anzuheben, um ihn für den Rest des Jahres niedrig zu halten. Doch damit findet er bei den Politikern so wenig Gehör wie für die andere Idee. Kein Neubau soll ohne Zisterne genehmigt werden, um den Winterregen zu nutzen, der gerade in der Ägäis immer weniger wird. Baurechtliche Vorschriften sind in Griechenland jedoch ein Problem. Nichts zu Lasten unserer Schwerindustrie, lautet das Credo der Regierung. Entwürfe für eine inselspezifische Raumordnung gibt es seit Jahrzehnten. Sie sehen strikte Beschränkungen für jegliche Bautätigkeit außerhalb bestehender Siedlungen vor. Doch die mächtige Immobilien- und Betonlobby hat bis heute verhindert, dass daraus ein Gesetz wird. Damit bleibt das Gesetz der freien Wildbahn bestehen. Wo immer man eine Fläche von mindestens 4000 Quadratmetern erwirbt, kann man bauen und einen illegalen Zufahrtsweg aus der Landschaft kratzen. Das Resultat ist die Zersiedlung von Berghängen und Küstenstreifen. Mein erster Eindruck von den Kykladen geht auf einen Dokumentarfilm über die Insel Ios zurück, die in den 1970er Jahren von europäischen Aussteigern als billiges Paradies entdeckt wurde. Eine Kaffeehausszene habe ich nie vergessen. Ein alter Mann wird gefragt, ob ihn die vielen Fremden nicht stören. Seine Antwort: Ich frage mich, ob ich die nicht störe. Die ahnungsvolle Ironie des Alten ist 50 Jahre später Wirklichkeit geworden. Am 24. Juli forderte der Gemeinderatsvorsitzende von Santorini seine Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, sie sollten, da 11.000 Kreuzfahrttouristen im Anmarsch seien, ihre Bewegungen so weit wie möglichst einschränken, also zu Hause bleiben. Ähnliche Ratschläge hat Sophia Fultepsi, stellvertretende Ministerin für Migration und Asyl, für die griechische Bevölkerung, die über die teuren Fährtickets und explodierenden Übernachtungspreise klagt. Inselferien für eine Athener Normalfamilie sind dadurch unerschwinglich geworden. Ärmere Leute gibt es in jedem Land, sowohl Tepsi, aber in Griechenland können sie in das Dorf ihrer Familie gehen oder eben auf dem Festland bleiben. Tourismus über alles, aber nicht für alle. Zum Weiterlesen: Lob der Zisterne im Griechenland-Blog von Nils Kadritzke auf mond-diplomatik.de/blog. Du gehst an mir vorbei. Es ist dir einerlei ausgelöscht, was einmal war mit uns und unserer Liebe. Oft glaub ich, ich wär bei dir und du sprichst mit mir, wie es einst früher war. Doch die schönen Stunden sind vorüber und andere Menschen sind dir lieber. Dich quält nicht wie mich Sehnsucht. Du gehst an mir vorbei, es ist dir einerlei. Drum leb wohl, goodbye. Stundenlang sich fragen, tagelang sich sagen, musste das sein. Wochenlang im Herzen immer nur die Schmerzen und man ist so allein. Und andere Menschen sind dir lieber. Dich quält nicht wie mich Sehnsucht. Du gehst an mir vorbei. Es ist dir einerlei. Drum leb wohl. Am vergangenen Samstag, den 14. Dezember 2024, zog es mich mal wieder ins Jazz- und ins Bluesland, zum Harlem Jazz Club. Am Abend gab es dort ein zweites Konzert in diesem Jahr von der postmodernen Jazzgruppe aus Hamburg und Barcelona, Kling Klong. Welt, Sender, Sender, Sender, Sender. damals Welt. Kling Klong wurde Anfang der 80er Jahre im hessischen Marburg gegründet. Es sind fünf Musiker. Diese fünf Musiker von Kling Klong fingen an, mit Rhythmen, Melodien und Klängen zu experimentieren. Sie waren stark, wie sie selber sagen, von der New Yorker No-Wave-Szene rund um die Lounge Lizards und Arthur Lindsay beeinflusst, sowie von der britischen Band Rip, Rag and Panic der Sängerin Nene Cherry und Einflüssen fremder Musikkulturen wie der arabischen und lateinamerikanischen Welt. Arbeitswelt kann ein Sender sein. Jeder Mensch. Seit dem Jahr 2018, nach mehr als drei Jahrzehnten, ist Kling Klong wieder vereint. Heute spielen sie rhythmusbetonter als früher, mit mutigen Melodien und Improvisationen. Ein neues Element, Fragmente von Interviews, setzt die Band rhythmisiert ein, wie ein weiteres Instrument. Uns liegt vor, bisher die Platte Jeder Mensch ein Sender, beziehungsweise die CD, im Hamburger Cy Rings Studio aufgenommen. Das Album wurde 2022 herausgebracht und ja, damit gingen die Jungs auf Tour. Wir hatten sie hier in Barcelona und ich habe ein längeres Interview mit ihnen aufnehmen können im Harlem Jazz Club. 2 Stunden vor ihrem Konzert. Wir haben da ein Bier getrunken und die Band hat sich auf das Konzert vorbereitet, den Soundcheck und die Musikproben gemacht. Und hier kommt jetzt, ungeschnitten fast, das Interview. Da es sehr lang ist, bringe ich es in mehreren Kapiteln. Jo, Niemandsland, 91.4 FM in Barcelona, Contrabanda. Jeder kann ein Sender sein. Sender, Sender, Sender Mensch. Jeder Mensch, Mensch kann ein Sender Mensch. Sender sein. Jeder Mensch kann ein Jeder Mensch kann ein Sender sein. Ja, dann kriege ich ja gleich Ärger mit Elvira hier. Ja, genau. Jedenfalls, es ist Samstag, der 14. Dezember 2024. Wir befinden uns hier im legendären Harlem Jazz Club und ich habe hier 5 junge Herren, relativ jung, jung als ich. Die sitzen hier am Tisch und gehören zur Gruppe Kling Klong. Die Leute von Kling Klong haben heute hier ein Bolo, wie die Spanier sagen, einen Auftritt. Und wir sind natürlich gespannt. Wir stellen uns erstmal vor. Ihr kennt mich, ich heiße Detlef Jeskarts, bin von Niemandsland, Contrabanda FM, ein freies Radio hier in der Stadt seit 34 Jahren. Wir haben uns schon im April kennengelernt. Da hattet ihr auch ein Konzert, die Leute von Kling Klong. Und okay, beginnen wir mit der Bandvorstellung. Zu meiner Rechten. Stefan Lambi, Saxophon. Stefan Hens, Gitarre. Ich bin Dirk Rindonau und spiele Schlagzeug. Ich bin Roland Musolf, ich spiele Keyboards und alle möglichen Geräusche. Und ich bin Sascha Siebenmorgen, spiele den Bass und ab und zu singe ich auch mal dazwischen. Du bist also die Stimme, die sagt, jeder Mensch ist ein Sender. Jeder. Nein, das ist Alexander Kluge. Wie seid ihr zu Alexander Kluge gekommen? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Ich kenne Alexander Kluge seit über 30 Jahren von Fernseharbeiten. Und seit ein paar Jahren führe ich immer mal wieder über Skype Interviews mit ihm, die wir beide veröffentlichen auf Videoplattformen. Und aus diesen Interviews haben wir Satzfetzen genommen und inhaltlich und rhythmisch in unsere Musik eingearbeitet. Das haben wir mit Alexander Kluge abgestimmt. Ich war mir nicht ganz sicher, wie er das finden würde. Er fand das gut, weil es eh ein lockerer Typ ist, der am kreativen Austausch interessiert ist. Und so kam die, also Zusammenarbeit ist ein zu großes Wort, aber die Möglichkeit zustande, O-Töne von Alexander Kluge in die Musik von Kling Klong zu integrieren. Und zwar, wie Roland das richtig gesagt hat, wie ein Instrument. Das kann Roland nachher erklären und auch demonstrieren. Er steuert also die Stimme von Alexander Kluge mit dem Finger per iPad. Spannend. Das werden wir uns nachher anhören. Auf dem Album ist er ja auch zu hören. Ja, genau. Auf dem Jeder Mensch ein Sender-Album. Und ich wollte euch zu den Samples fragen. Wer sucht die eigentlich aus, dann die anderen Politikerstimmen? Wer trifft da die Auswahl? Oder lasst ihr euch einfach so wild inspirieren? Wir lassen uns wild inspirieren. Wir Wir nehmen, was uns über den Weg läuft. Also Trump zum Beispiel, der kommt ja auch vor in einem von euren Songs. Trump läuft uns auch über den Weg, ja. Meistens nicht persönlich und aber nicht direkt, aber doch schon sehr massiv, weil ja Trump eine Person ist, eine Figur, die ja sehr stark unsere Wahrnehmung der Welt prägt und zum Beispiel mir anhaltend monatelang schlechte Laune bereitet und das drückt sich dann natürlich auch in der Musik aus. Ist mir da ganz wichtig zu sagen, dass unsere Verwendung von diesen Politikerstimmen und sowas eher sowas wie Sprachdada ist, als wie eine, sagen wir mal, politische Textarbeit. Also wir versuchen nicht irgendwie Argumentationen aufzubauen mit diesen Stimmen und dabei also sozusagen in die Details einer Argumentation zu gehen, sondern wir haben das Gefühl, wir suchen Textteile aus, die eine Aura haben, die kulturell funktioniert und mit der spielen wir. Und die drehen wir durch den Wolf oder bringen sie zum Tanzen. So, das ist die Idee hinter diesem Text. Freundinnen dieser Musikrichtung sind dann natürlich auch Komplizen. Dieser Funk-Jazz-Sound mit Stimmen, auch die Stimmen zu diesem Mord an George Floyd, die er aufbringt. Das sind natürlich einerseits keine politischen Statements, aber sind so Wecker, ne? So Bewusstseinswecker, oder? Wenn ich das so ein bisschen verstehen darf. Und die Hörer oder die Hörerinnen, die wissen das dann, die Tänzer auch. Mir fällt gerade ein, Lyndon Kwesi Johnson, der war mal in Berlin. Und der macht ja auch sehr harte politische Textarbeit und macht das tanzbar. Und er hat sich am Anfang des Konzerts entschuldigt und hat gesagt, die Texte sind hart, sie beschreiben faschistische Ausschreitungen gegen Zuwanderer und Menschen in Brixton und was da alles passiert. Deshalb lese ich die Texte erstmal ganz ruhig, hört zu, ärgert euch, aber dann wird eben getanzt und zu diesen Texten. Ja, ein guter Effekt, denke ich. Und dieses Bewusstmachen ist natürlich eine Grauzone. Man könnte natürlich auch sagen, wenn man jetzt einen faschistischen Politiker sprechen lässt, könnte natürlich jemand kommen und sagen, oh, ihr gebt dem eine Plattform. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Oder? Ja, wir hatten diese Diskussion gerade, ob wir Trump drin lassen oder nicht. Zum Beispiel, weil unser anderer Schlagzeuger, der Hubel Greiner, der diesmal leider nicht dabei sein konnte, gesagt hat, er würde jetzt Trump bei sich komplett verdammen aus allen Sachen und Collagen, die er benutzt für eigene Musik. Wir hatten eigentlich alle gleich gesagt, also der Rest der Band hat gesagt, wieso? Also er ist jetzt eigentlich sogar mehr Realität als vorher, als die letzten 4 Jahre. Insofern ist das ja jetzt schon fast ein geschichtlicher Faktor auch, der nochmal zeigt, okay, was lässt dieser Mann von sich sozusagen, ne? Welche Worte und welche Unterstellungen und welche, gerade in diesem Zusammenhang zum Beispiel mit George Floyd. Ne? Also, vielleicht noch ein Gedanke dazu, das war im Juni 2020. Man muss es so hart sagen, der Mord an George Floyd durch die Polizisten in Minneapolis. Und in dem Zeitraum waren wir im Studio von Roland, ja, südlich von Hannover, im Wendland. Und das hat uns massiv beschäftigt. Und warum sollten wir sowas, was uns massiv beschäftigt, ausblenden? Und es ist ja nicht so, dass wir Donald Trump eine Plattform bieten, sondern man höre sich das Stück mal an. Da geht es um Rassismus. Da geht es um die Misshandlung von schwarzen Amerikanern durch die amerikanische Polizei. Das ist der Zusammenhang des Stückes. Und nicht, dass wir Donald Trump eine Plattform bieten, sondern ganz im Gegenteil. Also der Geist des Stückes ist gegen Machthaber wie Donald Trump. Völlig klar. Und es wird auch kaum jemand geben, der das nicht so versteht. Ich habe es nur gefragt, weil es gibt immer Leute, die kommen mit den absurdesten Sachen. Und denen muss man dann auch leider eine Antwort geben. Jeder Mensch kann ein Sünder sein. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. O Rockmusik lädt natürlich zum Tanzen ein. Das ist Rhythmus. Welche Erfahrungen macht ihr eigentlich in euren Konzerten mit dem Tanzen? Wird da viel getanzt? Das würde ich gerne an Dirk Achim Donau, den Schlagzeuger, und an Sascha, den Bassisten, weitergeben. Also auf Deutsch die Rhythmusgruppe. Also, da muss ich jetzt mal überlegen. Es war gestern tatsächlich im Konzert in Villanova relativ schnell eine Dame aus dem Publikum aufgesprungen und hat sich doch sehr lebendig, expressiv dazu der Musik bewegt. Aber das war auch nicht das erste Mal. Also wenn ich so nachdenke, da waren schon öfter mal Situationen, wo Leute getanzt haben, meine ich doch. Ne? Ja, auch in Salzburg. In Salz, ja, natürlich. Das war ja richtig. Das war natürlich auch eine große Bühne, wo die Leute auch standen. Und dann ist man natürlich eher noch animiert zu tanzen, sich zu bewegen. Und die Musik lädt natürlich absolut dazu ein, klar. Ja. Genau. Wir freuen uns darüber sehr. Also wir gehen von Anfang an daran und sagen, Musik soll Bewegung sein, Musik soll Tanz sein, Musik soll Spiel sein. Und wir sind nicht sozusagen so eine Politband, die sagt, wir wollen unser Konzept hinstellen und begreift, was wir hier anbieten, sondern wir sagen, fühlt es, so bewegt euch. Ja, ich bin selber leidenschaftlicher Tänzer. Also viel auch elektronische Musik oder Ecstatic Dance, was jetzt sehr Mode ist. Ich finde es toll, natürlich. Und ich animiere auch immer die Leute, bewegt euch, ihr könnt euch bewegen. Klar, wir haben nicht, sag ich mal, die Songs, die alle durchgängig rhythmisch sind. Das sind halt zwischendurch Songs, wo es, ja, die eher ruhiger sind oder wie dieser George Floyd Song, der eher beeindruckend ist. Ja, der schockt natürlich. Ja, ne? Genau, dieser 8 Sekunden 37, wo der Mann da langsam erstickt. Das Lachen ein bisschen im Halse stecken, nicht sozusagen. Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist dann auch dieser Lyndon-Crazy-Johnson-Effekt. Ja, Bewusstsein, Leute, Bewusstsein. Ihr tanzt, gut, nichts dagegen, aber guckt auch mal, wie die Welt ist. Ne? Wir bringen sie euch auf die Tanzfläche. Ist ein Konzept, das ist nicht problemlos, aber ich glaube, es ist okay, oder? Ja, denke ich auch. Also. Ich glaube, es ist auch auf eine Art problemlos. Also die Leute, die uns hören, nehmen das auch hin und akzeptieren das und tanzen und sagen hinterher, aber am meisten hat mich dieses Stück 846 bewegt. Dazu habe ich mich vielleicht nicht bewegt, aber das Stück hat mich bewegt. Und da finde ich das Wort sehr gut gewählt. Also das drückt eigentlich das aus, was wir wollen. Wir wollen beides. Wir wollen, dass sich Menschen bewegen, wir wollen uns auch selber bewegen und wir wollen, dass Menschen bewegt sind von der Musik, weil im Gelingensfall sind wir das ja auch. Die einzelnen Instrumente, es gehört auf der Platte, hat dann jeder seinen Solo-Moment, ne? Irgendwo. Und wie sprecht ihr euch da vorher ab oder macht ihr das spontan dann auch auf der Bühne, wo ihr sagt, gut, jetzt du Saxophon, Solo, Gitarren-Solo? Ja, die Stücke sind schon im Großen und Ganzen organisiert. Also wir nehmen schon, die Slots sind freigehalten praktisch für für ein Gitarren-Solo oder für ein Saxophon-Solo oder auch für die Zusammenarbeit von zum Beispiel Orgel und Saxophon oder Saxophon-Gitarre. Trotzdem ist es jedes Mal neu. Also es sind nicht, sag ich mal, Standard-Solos, die dann immer wieder reproduziert werden, sondern es ist jedes Mal ein neues Erlebnis. Gestern durften wir wieder Stepp mit einem genialen Gitarren-Solo erleben. Stefan natürlich bringt auch immer interessante, wieder neue Sachen. Dirk, toll, ihn diesmal dabei zu haben, weil wir bisher hauptsächlich mit ihm auf dem Album gespielt haben, nicht so viele Auftritte. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir eigentlich ein bisschen weggekommen sind, davon Solos zu spielen. Also es gibt so Stellen, die sind Solos, es gibt so Stellen, für die hat Roland irgendwann mal das Wort Solo, Verweigerungssolo kreiert. Und es gibt dort, wo wir nicht Solo spielen, so große Freiräume, trotzdem spontan zu spielen und quasi solistisch zu spielen, aber nicht die ganze Band zu überdecken und sich so in den Vordergrund zu spielen, sondern das Solo zu benutzen, um einen Klangteppich und auch einen Rhythmusteppich zu erzeugen, in dem das alles aufgeht. Also das Solo nicht als diese Kür des genialen Individualisten oder so, das wäre uns zu kurz gedacht. Also es ist schon eine Musik, die über das Kollektiv und den Gesamtklang funktioniert. Wir kriegen plötzlich eine Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Natürlich Klingklong, eine lange Musikgeschichte mit eurer Band. Wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr schon seit den 80ern zusammen gewesen, dann mit Unterbrechungen und jetzt seit 3 oder 4 Jahren wieder auf Live-Tour und auch im Studio. Eine Frage, was hat euch eigentlich geprägt, so in der frühen Jugend, wo man Musik halt noch mit Kinderohren hört? Wer möchte beginnen? Also bei mir war das alles von Punk über Jazz, sogar Politrock, also Tonsteine Scherben haben mich sehr geprägt, weil ich mich irgendwann in einer ganz speziellen Situation für Saxophon entschieden habe, konnte ich einfach nicht an John Coltrane vorbei. Und insofern, das klingt jetzt wie Kraut und Rüben, ist es aber nicht, weil das alles zusammengehört und all diese musikalischen Stile sind ja keine Widersprüche, sondern das sind so verschiedene Einflüsse. Ich glaube, Anfang der 80er, als wir uns zusammengefunden haben, wir haben damals alle in Marburg gewohnt, das war für uns eine entscheidende Phase. Die Lounge Lizards waren sehr stark, die haben uns geprägt. In England gab es eine Punk-Jazz-Band namens Rip, Rick and Panic mit der Nene Cherry, der Stieftochter von Don Cherry. Ich selber habe Mitte, Ende der 80er Jahre ein Jahr in New York gelebt und meinen Lebensunterhalt verdient, indem ich Jazzmusiker interviewt habe. Zufälligerweise war mein Nachbar Ornette Coleman, der hat mich sehr geprägt. Über Miles Davis können wir gleich noch sprechen, den ich damals interviewen konnte, und das ist dann eine Brücke zu Stepp. Also, na, du hast gefragt und das ist die Antwort nach den... Ich freue mich, Miles Davis ist natürlich... Nach den Einflüssen. Aber ich glaube, Anfang der 80er, das war die für uns prägend, also ich kann das sagen, ihr könnt das ja korrigieren, da haben wir aufgesogen, was es gab an neuen Einflüssen, USA, England, ein bisschen neue deutsche Welle, aber auch nicht zu stark, also... Ich glaube, die freie Form des Jazz, die sich damals aus New York entwickelt hat, uns am meisten geprägt. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Mich hat geprägt die gute Gabe meiner Oma, die uns irgendwann zu Weihnachten ein Spulenturmbandgerät geschenkt hat. Das war 1964, glaube ich. Und da haben wir dann angefangen im Programm des Hessischen Rundfunk, das nicht besonders reichhaltig war, Dinge zu hören. Und von da kam ich zu den Beatles, das war sehr wichtig damals. Und später passierte es mir auf einer Klassenfahrt, dass ich irgendwann mal Mahavishnu Orchestra hörte und einfach hin und weg war, sehr nachhaltig hin und weg war von den merkwürdigen Tonalitäten, die da benutzt wurden, und das fand ich ganz irrwitzig. Und es hat ja gerne dann auch noch so einen leicht indischen Einschlag. Das fand ich eben auch total super. In 80er, das Ganze hatte zur Folge, dass ich irgendwie ein bisschen komisch war. Bin ich vielleicht heute noch, aber ich habe eigentlich nichts von dem gehört, was alle anderen um mich herum gehört haben. Also ich habe keinen Punk gehört, ich habe davor den ganzen fetten Rock nicht gehört. Ich habe ein bisschen Bluesrock, ja, ein bisschen Cream und sowas. Und es gab in Offenbach eine Stadtbücherei mit einer exzellenten Plattensammlung, also wo man tolle Platten ausleihen und entdecken konnte. Und da bin ich irgendwie ziemlich im Grunde in so einen Jazzklang reingewachsen. Und zwar gerade so diesen ECM, quasi kammermusikalischen Jazz. Also es gab so Leute wie Abercrombie, den ich wahnsinnig toll fand. Irgendwann bin ich über eine Platte von Ralph Towner gestolpert. Etwas auch wieder total Abgedrehtes, was ich überhaupt nicht verstehen konnte und was mich total fasziniert hat. Und ja, und als wir dann die Band irgendwann hatten, war ich schon irgendwo ein beinharter Jazz-Friedi, der irgendwie auch so ein bisschen auf alles andere runtergeguckt hat. Als ich dann ein bisschen älter und weiser wurde und mich die Altersmilde überkam, konnte ich dann auch ein Herz für Punk entdecken und die Energie, die da freigesetzt wird. Aber also so die normale Entwicklung entlang an dem, was es so an Popmusik gab, die hatte ich eigentlich nie. Dirk. Ja, also bei mir ging das auch natürlich so ähnlich los wie bei euch auch. Also mit einem ziemlichen Gemischtwarenladen zuerst. Und also ich war halt durch das Radiohören sehr geprägt in meiner frühen Kindheit. Und da liefen halt, was eben so im Radio lief. Und das war dann ein Mischmasch aus Elvis Presley oder irgendwelche Unterhaltungsmusik. Erkennungsmusiken von Radiosendungen und so weiter. Und naja, aber dann kam dann auch, hatte ich so eine tatsächlich mal so eine Jazzphase, eine frühe, weil mein Vater hat immer viel Jazz gehört, hat mir dann viel tatsächlich so Louis Armstrong und sowas angehört, also Traditional Jazz. Hab dann mit 11, 12 stand ich total auf Dixieland, komischerweise. Das ist komisch, ja. Und dann kippte das aber wieder und dann kam Soul. Also immer auch so durch Leute, die man kennenlernte und so weiter. Und im Endeffekt, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, bin ich letztlich beim Jazzrock gelandet. Also über Progrock, Jazzrock, dann eher in das wirkliche Modern Jazz-Idiom reingekommen. Du sagtest eben ECM zum Beispiel, das, und das war dann im Grunde auch das, was mich dann eigentlich nachhaltig dann auch geprägt hat, auch bis heute eigentlich noch. Also ich bin ein riesiger Fan eben von John Abercrombie oder von Jack DeJohnette, Keith Jarrett, diese Sachen, Chick Corea zum Teil auch, und versuche jetzt, also jetzt im Moment eher so auf die aktuellen Strömungen zu gucken, bin immer interessiert daran, wie sich das weiterentwickelt, und versuche mich auch selber da irgendwie zu sehen als Musiker und auch als Komponist. Also wenn ich Stücke schreibe, jetzt nicht für die Band, aber für meine Band, dann versuche ich da sozusagen ein bisschen am Puls der Zeit zu sein. Du sagst für deine Band. Gibt es noch eine andere als Klingklong, oder meinst du jetzt Klingklong? Wie gesagt, ja, es gibt eine Band, die unter meinem Namen agiert. Das ist ein Jazzquartett quasi, klassische Besetzung mit Altsaxophon, Flöte, Kontrabass, Klavier, Schlagzeug. Klassische Jazzbesetzung. Wie heißt die? Dirk Achim Donau Quartett. Zu finden auch auf YouTube vielleicht, oder? Auf YouTube, ja, gibt es einige Clips unter meinem Namen. Dirk Achim Donau kann man einiges eingeben. Da findet man einige Konzertmitschnitte, ganz schöne Sachen dabei. Und es, im Moment gibt es leider keine aktuelle CD, aber ich arbeite dran. Und wie sieht es bei dir aus? Bei mir ging es, natürlich ähnlich. Radio hören, irgendwie mit 15, 16. Und was mich fasziniert hat, war die Rockszene, die sich experimentell ausprobiert hat. Mir fallen Bands ein wie East of Eden, Gentle Giant, King Crimson. Bands, die versucht haben, irgendwie das Rockgenre irgendwie zu erweitern und dabei auf jeweils sehr speziellen Musikformulierungen gelandet sind. Das fand ich faszinierend und habe dann relativ spät, da war ich schon 20, nach einem Unfall, den ich hatte, irgendwann mich gefragt, was will ich eigentlich im Leben machen? Ja, Musik machen, das wäre eine tolle Sache. Ich hatte 3.000 Euro von meiner Oma vererbt bekommen, ein Sparbuch. Das habe ich aufgelöst und habe mir eine GEM Intercontinental Orgel gekauft, die vorher Birth Control gehörte, in Frankfurt am Bahnhofsviertel. Da gab es einen klassischen Musik, also so einen für Rockmusiker einen Musikladen. Und dann gab es einen Musikclub in Offenbach, den Musikclub Schlachthof Offenbach, MSO. Und dort konnte man sich tatsächlich irgendwie ohne Gelder zu bezahlen oder irgendwas Übungszeiten holen. Und da konnte man sich zum ersten Mal ausprobieren und da wurde dann auch meine erste Band, habe ich die aufgebaut und erste Konzerte gespielt. Und dann kann ich nur sagen, Anfang der 80er, als wir uns getroffen haben, Jazz spielte für mich gar keine Rolle. Habe erst später wahrgenommen, dass Bands wie The Nice oder Colosseum sehr viel Jazz-Einflüsse hatten. Aber es war einfach nicht meine Musik. Und als wir uns zusammengefunden haben, hat es einfach plötzlich gepasst. Und mit solchen Modellen wie Lounge Lizards und Rip Rick and Panic konnte ich sofort auch was anfangen. Und ja, das war eigentlich so mein Werdegang in die Klingklang-Musik. Fehlst du? Ja, ich habe wenig Radio gehört, weil obwohl ich in der BFPS-Gegend eigentlich aufgewachsen bin, also John Peel-Gegend, aber irgendwie war Radio nicht angesagt. Dafür hatte ich aber zwei Brüder, also ich bin aus einer etwas größeren Familie. Und einer von diesen Brüdern war von Anfang an ein Musikbegeisterter und auch sehr offen. Das heißt, der hat von amerikanischen Rock, Led Zeppelin etc., King Crimson natürlich und so weiter, bis zu Neu, Kraftwerk, also alles, was neu war, was irgendwie relevant war für die Musikszene. Also er hat die auch alle, also er hat die erste Kraftwerkplatte, die zweite Kraftwerkplatte, die hat er immer noch irgendwo. Ich habe dann eigentlich so heimlich Platten aus seinem Schrank stibitzt und mir die angehört. Beatles war auch am Anfang wichtig, also nach wie vor. Und was noch dazu kam, war, dass ich in der Gegend aufgewachsen bin bei Floto. Und in Floto war das berühmte Umsonst und Draußen Festival. Und da waren praktisch diese ganzen ersten Hippie-Movements um die Münchner Gruppe Embryo und dieses Schneeball-Label. Und meine Eltern haben mir auch erlaubt, mit 14 das erste Mal auf eins dieser Festivals zu gehen. Und da bin ich dem Jazzrock und Jazz verfallen. Eine meiner Lieblingsbands, auch international zu der Zeit, war Yes mit Rick Wakeman und so weiter und so fort. Und ich sag mal, Embryo ist hier auch ein Thema, weil wir sind ja mit unserer ersten Platte auf dem Schneeball-Label dann gelandet auch letztendlich. Also diese freie Interpretation von Jazz, Jazzrock und dieses Einbringen von anderen Elementen, Kulturelementen wie arabischer Musik zum Beispiel, afrikanischer Musik, das ist, glaube ich, auch ein Thema bei uns. Also wir sind da sehr offen, gerade in der Rhythmus-Fraktion oder ja, sag ich mal. Und das war's. Also mehr so aus dem Jazz-Rock eigentlich, wobei sich das dann in Marburg-Zeiten auch dann schon geändert hat, wo ich dann mehr auch New Wave und Elektronik und New Order und so, da kam dann der englische Einfluss mehr. Aber das ist so die Zusammenfassung. Ja, das war sehr ausführlich. Ein großes Crossover, praktisch über die moderne Musik. Mir fallen gerade die Dissidenten ein. Die hatten auch eine große Fangemeinde hier in Barcelona. In den 90ern, würde ich mal sagen. Anfang der 2000er habe ich mir gedacht, dass ihr die kennt. Musiker unter sich, die ungefähr in diese Richtung gehen, habe ich mir auch gedacht, dass ihr die kennt. When you can put your knee on a man's neck and hold it there 8 minutes and 46 seconds. That's not even normal to a civilian, less known to a police officer. Try when you go home to put your knee down on something and hold it there that long. You got to be full of a lot of venom, full of something that really motivates you to press down your weight that long and not give out. And to think that you're certified by the state to carry a badge and a gun and you got all of that in you means that we have permitted people to become officers of the law that ought to be somewhere else in society. Imagine you pressing down on something 8 minutes that's telling you I can't breathe, that's begging for their life, and you keep pressing. What kind of mentality is that? So how do we screen who police officers are? And how do we get to this place over and over again? They told Eric Garner, put him in a chokehold. He said, I can't breathe. Those three cops walked, no prosecution. Until the law is upheld and people know they will go to jail, they're gonna keep doing it because they're protected by wickedness in high places. Eine Frage, die ich denke doch wichtig ist. Welches Stück aus eurer Geschichte, aus eurer Band und Musikgeschichte würdet ihr als repräsentativ ansehen und sagen, das sind wir, das ist Kling Klong? Das neueste Stück. Wie heißt das? Der Titel changiert noch ein bisschen. Von Tuesday to Friday. Und es ist ziemlich frei improvisiert und geht der Frage nach, ob ich, / wir, Geschäftsleute, Familienleute oder Hippies sind. Also geht direkt an die Identität ran. Das rührt tief und kommt tief aus dem Herzen. Und das ist in einer kollektiven Improvisation entstanden und ist ganz frisch. Und ich glaube, heute werden wir das zweite Mal. Das dritte Mal öffentlich aufführen. Also insofern, das neueste Stück ist das repräsentativste. Bist du einverstanden, Stefan? Ich hätte es andersrum aufgezogen. Ich wäre ganz zu den Anfängen zurückgegangen und hätte gesagt, ich habe kein Stück, über das ich das sagen könnte, aber das, was für mich Klingklong ist, ist im Grunde, zwei Typen kommen zusammen, wissen nicht, was sie tun sollen, aber haben schon mal einen Auftritt auf Lager. Und dann, es kommt ein Dritter dazu, ein Vierter, ein Fünfter. Und sie spielen zusammen, was auch immer. Und irgendwann stellt sich die Frage, sind wir eigentlich eine Band und können wir den Auftritt spielen? Und daraus ist irgendwie, aus dieser Offenheit, also quasi diesem leeren Tisch, wo alles passieren konnte, das ist Klingklong. Ja, ich kann ja natürlich jetzt zu der Klingklang-Geschichte nicht so viel sagen. Aber ich könnte höchstens sagen, welches vielleicht eines meiner Favoritenstücke ist vielleicht. Und ich würde sagen, Itch. Von dem Album Jeder Mensch ist ein Sender, ne? Itch. Ja, ja. Ich habe mir das Album das extra... Favorit. Ich habe es mir extra nochmal angehört, heute Nachmittag. Und ja, das hat's was. Ja, Itch und dann Bumblebee ist auch super. Und was gibt's noch? Ach so, keine Antwort. Finde ich auch toll. Und so weiter und so fort. Ja, vielleicht ist keine Antwort von den Stücken, die wir momentan im Programm haben, das, was schon am längsten mit uns begleitet und irgendwie aber immer Varianten hatte und immer frisch geblieben ist. Und deswegen würde ich vielleicht sagen, das ist sehr repräsentativ für Klingklang. Und jetzt du selbst. Ja, ich denke, diese, also für mich wäre diese Frage nicht zu beantworten, weil ein bisschen wie Stepp, denke ich, das Repräsentative von Klingklong ist halt, dass wir wirklich immer verschieden sind. Also jedes Stück hat eigentlich seinen eigenen Charakter und seine eigene Aussage. Und das sind wir alles. Wir sind also, wie nennt man das, Multipersonalidades, also multiple Persönlichkeiten. Genau, wir sind... Es gibt auch ein sehr schönes Video im Internet, wo wir diskutieren, was unsere Musik ist. Und jeder hat eine andere Einstellung und Meinung zu dem Thema. Und ich denke, Klingklong ist zart, ist melodisch, ist aber auch bedrohlich manchmal oder chaotisch. Also ich sage immer, Klingklong ist wie das Leben und... deswegen gibt es für mich da nicht wirklich einen repräsentativen Song, sondern alles. Alles ist Klingklong. Vielleicht noch ein Gedanke. Also es ist ja eine ungewöhnliche Situation, dass eine Band in den Anfang, Mitte der 80er Jahre sich gründet, dann eine Platte aufnimmt, auf Tour geht und sich dann mehr oder weniger aus den Augen verliert und knapp 40 Jahre später wieder trifft. Als das passierte, haben wir uns bewusst oder unbewusst für einen Moment mit der eigenen Geschichte beschäftigt. Das heißt, in der Musik von heute gibt es tatsächlich Spurenelemente von der Musik von damals. Also, das hat ja Sascha richtig gesagt. Also, es gibt einzelne Melodiefetzen, es gibt sprachliche Elemente, ein paar Rhythmen, die aber jetzt, sagen wir, unserem Musikgeschmack von heute entsprechen. Aber es ist nicht so, dass es Klingklong 1 und Klingklong 2 gab, sondern das ist schon eine menschliche, persönliche, auch musikalische Weiterentwicklung auf der Basis von Klingklong damals. Abwägung der Vor- und Nachteile. Nach sorgfältiger Überlegung. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile. Nach sorgfältiger Überlegung. Ich bitte um Verständnis. Ich bitte um Verständnis. Stichwort freie Radios. Ihr wisst natürlich, wir von Kontrabanda und ich von Niemandsland sind Radioaktivisten, die an die freie Berichterstattung glauben, an die Berichterstattung von unten und direkt, zum Teil auch von der Straße, und Berichterstattung, die, ja, wie soll man sagen, die ehrlich zu sein versucht. Du hast etwas gesagt über freie Radios, die etwas mit euch zu tun haben. Also freie Radios gehören zu unserem Gründungsmythos. Es gibt eine Geschichte, die müsste eigentlich Stefan erzählen, weil er einer der Protagonisten dieser Geschichte ist. Und zwar ist Stefan irgendwann, muss 82 oder 83 gewesen sein, zusammen mit Hubel, dem anderen Schlagzeuger, der damals auch noch eine andere Band hatte, haben sie sich in Hubels Auto gesetzt, sind nach Italien gefahren und hatten einen Stapel von Schallplatten von uns und von der anderen Band, Shaggy Badge, im Gepäck. Und damit haben sie in Italien, sind sie in verschiedene größere Städte gefahren und haben nach freien Radiostationen gesucht. Dazu muss man... Italien war ja angesagt. Italien war ja das Land mit den meisten freien Radios. Und Deutschland war extrem unangesagt, weil da gab es noch keine freien Radios. Da gab es nur später Dreiecksland und... Und diese Akquise-Tour war ausgesprochen erfolgreich. Also daraus resultierte zumindest für uns zwei Italien-Touren. Und das hat uns einfach sehr geprägt in diese Touren. Das hieß, wir haben in Zusammenarbeit mit freien Radiostationen in Padua, in Rom, Verona, glaube ich auch, eben dort gespielt und haben ein gutes, gut vorbereitetes Publikum gefunden, weil da lief unsere Musik, wir kamen in die Städte, wurden von dem Programm dieser Radios empfangen und spürten, okay, es gibt eine Resonanz, wir sind wichtig, es ist echte Musik. Was wir und auch Musik ging die auch über den Sender dann natürlich. Ja, eben, das war das Ding. Im öffentlich-rechtlichen deutschen Radio war das bedeutend zögerlicher. Wolltest du noch was sagen zu der Gründungsgeschichte von eurer Band? Also was du hier ansprichst, berührt einen Punkt, der sehr, sehr tief in mir schlummert. Also Radio von unten, wie hast du es gesagt, von der Straße, direkt und ehrlich, also drei Ausrufezeichen dahinter. Ich kann nur eine lange Geschichte versuchen, sehr kurz zu erzählen. Als ich 19, 20 war, wollte ich mit Freunden, Stepp war auch dabei, eine Landkommune gründen. Die sollte an den Hügeln des Westerwalds sein. Und eine Aufgabe dieser Landkommune war, mit einem privaten Radiosender mit guter Musik und politisch korrekten Inhalten die Werktätigen im Ruhrgebiet zu indoktrinieren. Meine Aufgabe war es, sich um diesen Piratensender zu kümmern. Deshalb bin ich dann, wie Stepp richtig erzählt hat, durch Italien gereist und habe mich dann wirklich um existierende Piratensender zu kümmern. Und das war alles, ich meine, wir waren fertig mit der Schule, mit dem Studium, teilweise mit der Bundeswehr, Zivildienst. Das war alles neu, alles wild. Und aus dieser Zeit sind diese Radiosender entstanden, wie du richtig sagst, nur einer in Deutschland, aber es gab in den Niederlanden einen Radiosender, in Italien eben diese Radiosender, es gab in den USA Piratensender. Also wir stammen letztlich aus dieser Generation, ein bisschen auch aus dieser Kultur. Und es hat mir sehr gut gefallen, was du gesagt hast, wilde, ehrliche, direkte von der Straße. Wenn man das noch ein bisschen in unserer freien, kratzigen, aber sehr von Herzen kommende Musik wiederfindet, würde mich das sehr freuen. Verunsichert. Vor und nach. Nach und vor. Teile und Teile und Teile und Teile und Teile. Vor und nach. Nach und vor. Vor und nach. Sascha, seid ihr eigentlich eine politische Band? Ja, wir sind eine politische Band, weil das Leben ist politisch und wir versuchen irgendwo auch das Leben zu reflektieren. Und da gehören politische Elemente rein, die wir aber versuchen auf eine Art und Weise zu interpretieren oder darzustellen, dass jeder sich trotzdem seine eigene Meinung dazu machen kann. Also es hat diesen Collagencharakter, den wir sehr viel benutzen. Wir überlassen das Denken den Zuhörern, sagen wir mal so. Toleranz, sehr gut. Roland, was sagst du zu dieser ein bisschen provokanten Frage? Hallo. Ich sag ganz kurz, das Private ist politisch und wir lassen die Politik tanzen. Dirk. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass es ein Stück weit politisch ist, aber das ist nicht das Primäre, worum es bei der Band geht, würde ich sagen. Also die Musik steht schon sehr, sehr stark einfach im Vordergrund, aber man möchte auch gerne eine Lebenshaltung transportieren, die man sozusagen für sich in Anspruch nimmt und vielleicht auch anderen gerne nahelegen würde. So würde ich es ausdrücken. Stefan? Ich finde diese Frage auch sehr schwer zu beantworten, weil ich ein bisschen unzufrieden damit bin, wie das harmlose Adjektiv politisch als so eine Monstranz immer vor sich hergetragen wird und von vielen, auch Musikern, versucht wird, als so ein Freifahrtschein für ihr eigentlich gänzlich unpolitisches Tun zu nutzen. Ich würde sagen, nein, wir sind keine politische Band, aber wir sind eine Band, in der alle Mitglieder ein waches politisches Bewusstsein haben und auch bereit sind, konkrete politische Positionen zu beziehen, argumentativ oder auch aktionistisch, und sich politisch zu verhalten. Und drückt sich dann auch in der Musik aus. Also, dass wir zum Beispiel eigentlich kein Chefprinzip in der Band haben, das ist natürlich auch eine antihierarchische und irgendwo politische Haltung. Aber das macht nicht die Band, doch, es macht schon die Band aus, es prägt das, was da rauskommt. Aber es ist nicht so ein... Mir ist das sonst zu wischiwaschi. Wir sind sprachkritisch vielleicht hier und dort, sprachdadaistisch. Natürlich ist das auch, kann man das auch politisch finden, aber man kann so vieles politisch finden. Und mir zum Beispiel ist Politrock eigentlich ziemlich, ziemlich sehr fern. Ziemlich was? Sehr fern. Bleibt Stefan. Wir waren mal eine Möchtegern-Polit-Band. Und ich kann für mich sagen, dass ich seit dieser Phase, seit den späten 80er, 90er Jahren, mich aus beruflichen Gründen sehr stark mit Politik beschäftigt habe und ganz froh war, mich mit der Musik oder bei der Musik nicht auch noch mit Politik zu beschäftigen. Also im klassischen Sinne sind wir für mich, Gott sei Dank, keine Politikband mehr oder politische Band, aber im tieferen Sinne, also wenn man Jazz nicht nur als Musik begreift, sondern auch als eine Art, sein Leben zu gestalten. Also die Freiheit zu improvisieren und mit anderen zusammen, dann sind wir in diesem Sinne eine Jazzband und das kann man auch politisch begreifen, aber nicht im alten Sinne, dass wir hier Botschaften vermitteln. Das wäre mir zu kurz gesprungen. Das, um was es mir geht und ich ahne bei den anderen auch, geht tiefer. Also niemand geht aus dem Konzert raus und macht sein Kreuz jetzt bei einer Partei, die ihm bislang fremd war. Klar. Aber wenn jemand aus dem Konzert rausgeht und denkt, Was für eine inspirierende Musik, was für inspirierende Gedanken. Wenn das einen weiterbringt, dann wäre ich sehr froh. Es gab vor kurzem in der ARD-Mediathek eine sechsteilige Bandgeschichte der Tonsteine Scherben. Die hieß ganz plakativ, Musik ist eine Waffe. Daran musste ich gerade denken. Jedenfalls, ich speichere das ab und dann machen wir eine Endrunde, ne? So eine Abschiedsrunde. Wenn ich meine Erfahrung in Dialog verwandle mit anderen Menschen. Dann entsteht ein Zuwachs an Selbstbewusstsein. Ein Zuwachs an Selbstbewusstsein. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Ja, ja, habe ich mir gedacht. Gut, jo, also heute Abend hier Auftritt live im Harlem Jazz Club an einem schon fast Winterabend, es fehlt nur noch eine Woche, dann ist Winter. Draußen pfeift schon kalter Wind um die Häuser und hier drin ist richtig gute Clubstimmung mit Bluesmusik und um 11 geht's los, live. Ich habe gerade gehört, ihr müsst noch die Musik einstellen, also die Instrumente, Soundcheck machen und zum Schluss Barcelona als Musikstadt, Sascha. Ja, ich lebe jetzt schon 20 Jahre in der Nähe von Barcelona. Barcelona ist eine absolut inspirierende Stadt, auch ein bisschen ein Melting Pot, sag ich mal, wo viele, viele Kulturen zusammenkommen und wo man halt auch in kleinen Bars, gerade wie es Robadors oder Sachen entdecken kann zu Nichtpreisen oder Fernpreisen. Und ich lebe sehr gerne hier in der Gegend und genieße es und jetzt natürlich auch diesen Auftritt wieder mal hier spielen zu können. Das ist schon super. Roland, ein bisschen nervös vor dem Auftritt heute? Nee, nervös bin ich eigentlich gar nicht, weil es ist ja ein Wiedersehen, was wir hier haben. Wir haben ja im April hier schon zwei Konzerte gespielt und waren damals überrascht, wie toll die Reaktion war, weil uns ja hier noch nicht so viele Leute kannten. Nun freuen wir uns heute Abend auch einige wiederzusehen und auf die hoffentlich wieder so tolle Atmosphäre, wie wir sie beim letzten Mal hatten mit einer ganzen Reihe von wunderbaren jungen Frauen, die hier an der Seite irgendwie getanzt haben und irgendwie so richtig in Bewegung gekommen sind. Also das projiziere ich jetzt mal so, das will ich in 2 Stunden jetzt hier auch erleben. Toll. Dirk? Ja, also Barcelona finde ich ist auf jeden Fall eine total faszinierende Stadt in verschiedener Beziehung, also nicht nur was Musik angeht, wahrscheinlich auch eben Architektur und was man eben so kennt. Kulturell, generell, tolle Stadt und ich freue mich total hier zu sein und sozusagen jetzt heute Abend mal sozusagen kleinen Beitrag zur musikalischen Szene in dieser Stadt beitragen zu dürfen. Da freue ich mich sehr drüber. Stefan? Auch ich freue mich total. Also dass wir im April hier gespielt haben, das war schon ein sehr top. Es waren zwei tolle Konzerte, die wir in verdammt guter Erinnerung, also auch ich in verdammt guter Erinnerung behalten habe. Und deshalb freue ich mich wie Bolle, dass wir hier jetzt wieder spielen. Nervös bin ich natürlich. Das wird sich dann nach 2-3 Stücken so ein bisschen gesettelt haben und ich weiß ja auch, dass das Publikum hier sehr, sehr freundlich und aufnahmebereit ist. Was ich halt überhaupt nicht einschätzen kann, ist die Breite der Musikszene von Barcelona, von der ich vermute, dass sie wirklich ein enorm schillerndes und reichhaltiges Feld ist, was mich sehr interessieren würde, wenn wir irgendwann mal Gelegenheit hätten, das ein bisschen intensiver auch mitzukriegen. Also jemand uns für einen wochenlangen Gig hier engagiert und wir dann vor unseren nächtlichen Gastspielen auch noch andere Künstler hören können. Stefan. Ich habe eine Hoffnung, dass Katalonien und besonders Barcelona unsere zweite musikalische Heimat wird. Und wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Das ist jetzt innerhalb von wenigen Monaten das zweite Mal, dass wir hier spielen. Dafür gibt es einen Grund. Sascha lebt hier und hat das hier netterweise organisiert, aber schien den Leuten zu gefallen. Uns hat es jedenfalls sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten, Jahren häufiger hier spielen werden. Und bin ich nervös? Ja, klar. Also ich weiß ja nicht, was die anderen heute Abend spielen. Deshalb habe ich Grund, nervös zu sein. Und wie das Ganze dann beim Publikum ankommt, weiß ich auch nicht. Deshalb, also es ist eine angenehme Art der Nervosität. Gut, wenn wir von Niemandsland Kontrabanda ein bisschen dazu beitragen können, dass die Musikszene um euch bereichert wird, dann wäre ich auch froh. Jo, dann sage ich tschüss, Leute. Viel Erfolg heute Abend. Danke für das Interview und vielleicht einen kleinen Gruß an die Hörerinnen und Hörer. Danke, Kontrabanda, danke, Niemandsland, danke an alle Hörer. Ich hoffe, wir sehen uns mal auf einem Konzert. Ja, wir danken allen Hörern von Radio Kontrabanda. Kontrabanda, viva! Genau, viva Kontrabanda. Viva Niemandsland, Kontrabanda o Muerte. Oh, Patria o Muerte. Ja, hat mal jemand gesagt. Kontrabanda ist meine Patria, mein Heimatland. Zeitmaschen. Niemandsland, eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Zeitmaschen. So, das war unser Interview mit der Gruppe Klingklong aus Deutschland bzw. Hamburg. Und Barcelona. Noch einmal die Namen. Yogi Jokusz am Schlagzeug, Percussion. Roland Mussolf, Keys und Samples. Stefan Hens, Gitarrenspieler. Stefan Lambi spielt Saxophon. Dirk Donau an den Drums. Und Sascha Siebenmorgen für den Bass und den Gesang verantwortlich. Klingklong, jeder Mensch ein Sender. Arbeitswelt. Arbeitswelt, Intimwelt. Say what you mean, say it loud, say it loud. Say what you mean, never stop, never stop. Say what you mean, say it loud, say it now. Say what you mean, never stop, never stop. Dann gibt es zwei große Bereiche der Erfahrung. Das eine ist die Arbeitswelt und das andere ist die Intimwelt. Arbeitswelt, Intimwelt. Arbeitswelt, Intimwelt. Say what you mean, say it loud, say it loud. Say what you mean, never stop, never stop. Say what you mean, say it loud, say it now. Say what you mean, never stop, never stop. Don't lie. Say it. Don't lie. Say it. Don't lie. Say it. Don't lie. If it itches, you got to play. If it itches, you got to leave. If it itches, you got to say. If it itches, you got to speak. Itch. Out. Itch. Out. Itch. Out. Itch. Out. Itch. Out. Dies sind die großen Zeitmassen. Dies sind die großen Zeitmassen, in denen Menschen ihre Erfahrungen machen. Zeitmassen. Zeitmassen. Zum Selbstbewusstsein hin. Positiv, wenn ich sie austauschen kann. Wenn ich meine Erfahrung in Dialog verwandle mit anderen Menschen. Ja, das ist das eigentlich, was in der Öffentlichkeit bewirkt. Ja, dann entsteht ein Zuwachs an Selbstbewusstsein. Winter im Niemandsland. Sehr gefallen. ich, was wäre? O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich, was wäre? Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich, was wäre? Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Es ist die Zeit kurz vor Weihnachten hier in der Altstadt von Barcelona. In den malerischen, verwinkelten Gassen entdeckt man immer noch wunderschöne, kreative Ecken. Hier zum Beispiel funkelt etwas im Schaufenster. Mehrere Künstlerinnen sind hier gleichzeitig. Da ist zuerst mal eine Ausstellung. Linolschnitte sind das oder Holzschnitte? Das sind Linolschnitte. Dicken Linoleum gemacht. Ulrike Müller, Künstlerin hier in Barcelona, ansässig auch. Und heute stellst du aus, wie heißt die Galerie? Sag doch mal den Namen. Die Galerie heißt Espai Micra und ist keine Galerie, sondern eine Goldschmiedewerkstatt. Ah ja, mit Laden. Stimmt. Wir haben hier also deine Holzschnitte erstmal und dann gehen wir auf meine deine Linolschnitte, Entschuldigung. La belleza discreta heißt das. Ja. Und wenn ich hingucke, stelle ich fest, es passt. Es ist eine sehr zurückhaltende Schönheit, die da ausstrahlt von diesen Linolschnitten. Bilder kann man natürlich schlecht beschreiben im Radio. Also Leute, kommt vorbei und schaut euch das an. Oder Uli, du nennst es eine Internetseite. Meine Internetseite gibt es in dem Sinne nicht, aber ihr könnt mir auf Instagram zum Beispiel folgen. Unter? Uli/Müller/BCN, wie Barcelona. Die Motive sind sehr vielgestaltig, aber es stehen immer Personen im Vordergrund, die auf sehr grazile Weise, würde ich mal sagen, dargestellt sind, in verschiedenen Positionen und Landschaften, auch in ungewöhnlichen Körperhaltungen, sitzend, mit dem Rücken dem Publikum zugewandt. Und das Ganze ist wirklich sehr kräftig, sehr ausdrucksstark. Der Linolschnitt hat ja auch dieses Holzgeschnitzte, wo man zum Wesentlichen kommt, oder? Ja, klar. Da muss man sich immer entscheiden, ob man das Linoleum stehen lässt oder wegschneidet. Die wir selber sind natürlich hier in der Nachbarschaft entstanden, sind aber keine... Es sind keine direkten, abgezeichneten Szenen, aber es sind immer beobachtete Szenen oder welche Menschen, die vor mir herliefen, hinter mir, mir gegenüber saßen in der Bahn. Machst du Fotos auch? Die mich aus irgendeinem Grund beschäftigt hat. Machst du ich mach eigentlich keine Fotos. Nee. Machst du dir Skizzen? Hast du ein Skizzenbuch oder? Ja, wobei ich jetzt zum Beispiel im Zug selten wirklich zeichne, weil ich will die Leute ja auch nicht belästigen. Aber da gibt es dann so die Möglichkeit, die sich einfach ganz genau anzugucken, je nachdem, wie lang die Fahrt dauert, dann etwas länger. Und zum Beispiel die strickende jüngere Frau da, die ist auf einer Zugfahrt Richtung Sitges entstanden. Und die saß mir einfach gegenüber und ich habe die dann nur so beobachtet. Und als ich dann ausgestiegen bin, habe ich sie in meinen Zeichenblock tatsächlich so erinnert gemalt und das dann natürlich weiter vereinfacht und so weiter. Also ich mache ja keine Porträts damit. Das sind ja so. Also sie werden dann immer einfacher. Meistens brauche ich auch mehrere Platten für eins. Ulrike Müller, La Belleza Discreta, die zurückhaltende Schönheit. Das sind Linoleumschnitte, Lino Gravados. Und man muss sie sich einfach ansehen. Es lohnt sich. Vielen Dank, Ulrike. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Die Linolschnitte kann man auch kaufen hier im Laden. Welche Preislage gibt es da? 20 bis 40 Euro. Das ist Espai Micra, Carrer den Rosic, Nummer 6, Barcelona. Das ist hier, würde ich sagen, zwischen Bornekiez und Via Laietano. Sehr nah an Sagrada, an Santa Maria del Mar. Santa Maria del Mar. Banz Weis. Gut, da findet man das schon. Jo. Ich denk noch manchmal an den Sonntag. Ich war vielleicht 8 Jahre alt. Ich ging mit Vater ins Museum. Da drin war es hundekalt. mich unter seinen Mantel und sagte, komm, wir spielen Kamel. Wir starften kichernd durchs Museum, die Aufsichtstanten guckten schiel. An der verschneiten Haltestelle durfte ich auf seinen Füßen stehen. Ich hielt mich fest an ihn und dachte, vielleicht wird's nie wieder so schön. Bevor wir auseinander gingen. Hallo Anne, darf ich dir auch ein paar Fragen stellen? Ja, wo wir schon mal sehr hier gerne, sind. Sehr gerne. Seit wann betreibst du deine Werkstatt schon? Also wir haben hier das Geschäft mit dem Namen Espai Micra in Born seit 7 Jahren mittlerweile. Ende 2017 ist es eröffnet worden und wir sind hier 2 Goldschmiedinnen, Adriana Diaz Herrera und ich, Anne Waha. Und wir fertigen hier also Einzelschmuck und Kleinserien aus Silber und Gold mit und ohne Edelsteine. Ich sehe also hier Ringe, Fingerringe, jede Menge. Sehr eigene, das sind alles eigene Designs, ne? Genau, also wir haben beide, also jede von uns hat ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Designs. Wir entwickeln, also jede macht ihre eigenen Sachen. Und wir teilen hier eben das Geschäft, die Werkzeuge, die Erfahrungen, die Öffnungszeiten und realisieren eigene Designs, machen auch Kundenanfertigungen und arbeiten in Gold, in Silber und was ich sagen würde, was uns auszeichnet, nochmal als Alleinstellungsmerkmal, ist, dass wir mit fair gehandelten Materialien arbeiten, dass wir genau wissen, wo unsere Materialien herkommen. Wir arbeiten mit einem Gütesiegel, das heißt Fairmined Gold und Silber und auch sozusagen verantwortungsvoll geschürfte Edelsteine. Und für jedes Schmuckstück, was hier erworben wird, bekommt man, also nicht für jedes, weil wir auch Materialien haben, was aus älterem Bestand, also weil wir auch Schmuckstücke haben, die aus Materialien aus älterem Bestand geschaffen worden sind. Aber alles, was wir neu anfertigen, für jedes Schmuckstück gibt es ein Zertifikat mit der Herkunft des Goldes, oder des Silbers und des Edelsteins. Das ist halt sozusagen Schmuck, der nicht nur der wirklich eine schöne Geschichte erzählt, sozusagen. Also wo man mit ruhigem Gewissen und mit Freude sich rundum dran freuen kann, sozusagen. Armreifen sehe ich, Manschettenknöpfe sogar, oder? Manschettenknöpfe. Andere Idee, dass wir so ein bisschen die Meinung vertreten, irgendwie, dass Schmuck nicht so eingeteilt ist in Männer- und Frauenschmuck, sondern dass einfach jede sich kauft, wozu sie oder er Lust hat. Und dass es halt einfach Unisex ist, sozusagen. Also natürlich gibt es Schmuckstücke, auf die mehr Frauen generell irgendwie reagieren und andere, auf die mehr Männer reagieren, aber das ist so unsere Idee. Also wir teilen das nicht so ein. Und wir machen eben auch Einzelanfertigungen, also wenn jemand zum Beispiel eine Idee hat von irgendeiner Sache, die ihr oder ihm vorschwebt, dann können wir sie auch realisieren und anfertigen. Also auch für Hochzeiten und Verlobungen und solche traditionellen Sachen. Genau, ganz traditionell, Verlobungsringe, Eheringe, aha, bis hin zu völlig unkonventionellen Sachen. Dann habe ich noch eine letzte Frage, Anne. Hast du auch eine Knarre unter deinem Tisch, falls mal jemand reinkommt? Ich meine, klar, das lädt natürlich ein. Ja. So viel Gold auf einem Haufen in einem Laden. Klar. Da muss man natürlich schon. Da bin ich bewaffnet. Was hast du, eine Glock unter deinem? Gut. Ich kann nicht sagen. Sehr schön hier, wirklich der Laden. Leute, es lohnt sich. Danke. Wir sagen nochmal die Adresse. Carré Dan Rosic, 6, Baixos 08, 024 Barcelona. Also Nummer 6, Carré Dan Rosic, 08003 Barcelona, in Born. Niemandsland, Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Jo!